meine Herren Ankläger und meine Herren Verteidiger. Ich habe gegenüber Herrn Dr. Weigel als Person und Rechtsanwalt keine persönliche Misstrauen, aber ich kann nicht leider an seiner Rolle als offizieller Verteidiger unter heutigen Zuständen in Deutschland die nötige Vertrauen haben. Ich will weder der Honig noch das Gift einer fremden Verteidigung haben. Es ist, meine Herren Richter, ganz klar. Das liegt auf der Hand, dass ich durch die Verteidigungsrede von Herrn Dr. Teicher in keiner Weise und in keiner Hinsicht mich verpflichtet engagiert wird. Mir tut sehr leid, aber ich muss das sagen. Und offen sagen, möchte ich Vogel nicht kränken. So ist meine Auffassung nach ziemlich viel von seinen Verteidigern der rechtsmoralischen Freude. Aber ich muss offen sagen, dass ich hiervor unschuldig vor dem Reichsgericht als Reichsanwalt Brandstifter zum Tode verurteilt zu werden, als eine Verteidigung solcher Art, wie von Herrn Dr. Sack. Ich gehe Sie darauf nicht weiter ein, es ist nicht Ihre Sache, das zu kritisieren. Ich sage nur meine Meinung zu kritisieren. Hören Sie. Meine Sprache, Herr Präsident, meine Herren Richter, ich gebe zu, ist ziemlich scharfe Sprache. Ja, mein Leben und mein Kampf sind auch sehr hart gewesen. Diese Sprache ist aber eine offene, aufrichtige Sprache. Es muss sehr sicher gehen, dass ich bin kein Rechtsanwalt, der pflichtgemäß seinen Mandant verteidigt. Ich verteidige meine eigene Person als Angeklagte und nicht. Ich verteidige meine eigene politische und revolutionäre Ehre. Ich verteidige meine Ideen, meine kommunistische Gesinnung. Ich verteidige den Sinn und Inhalt meines Lebens. Deswegen, jeder Satz, den ich vor dem Reichsgericht gesprochen habe, sozusagen, war, ist Blut und mein Blut und Fleisch und mein Fleisch. Jedes Wort war und geht ist der Ausdruck der tiefsten Entrüstung gegen diese ungerechte Anklage. Eine tiefste Entrüstung gegen die Tatsache, dass eine antikommunistische Verbrechen auf die Rechnung der Kommunisten geschoben worden ist. Ich wusste intuitiv, war ich überzeugt, dass meine Heimat in Bulgarien niemand das glaubt. Mein Gegner selbst konnte nie glauben, dass wir bulgarische Kommunisten in eine solche Verbrechen einnehmen. Ich hoffe und glaube, dass im Ausland sehr wenige Leute geglaubt haben. Aber ich wusste, dass in Deutschland die Lage ist anders und dass in Deutschland konnte man wirklich Danke oder Bitte nicht über man von propagandistischer sprechen kann. Ich bin der Auffassung, dass viele andere reden hier vor dem Reichsgericht und zum Beispiel besonders die Reden von Herren von Goebbels auch eine propagandistische Wirkung indirekt selbstverständlich. Meine Auffassung mag zugunsten der Kommunismus jemand. Aber der kann Ministerpräsident Gering und Reichsminister Goebbels verantwortlich für diese propagandistische Ausrichtung machen, selbstverständlich niemand. Ich war meine Herren Richter, während dieser dreimonatigen Hauptversammlung und früher auch durch die deutsche Presse oft beschickt. Ich werde, Herr Präsident, verzichten, mich in dieser Beziehung zu verteidigen. Beschimpft zu werden, als Kommunist, als politischer Mann, das ist selbstverständlich. Mein ganzes politisches Leben bin ich furchtbar in meinem Land, mein Heimat, aufgeschrieben. Aber das, was ich nicht mit Schweigen lassen, worüber gehe, das ist die Tatsache, dass du meine Person als bulgarisch Angeklagte auf diese Anklagebank gewisse Zeitungen mein eigenes Volk angegriffen hat. Ich war Rabbi Jate Bulgar genannt. Ich war barbarische Bulgar genannt. Eine dunkle Balkanmann genannt. Ein Volk wie Bulgarische, das 500 Jahre Fremdenjoch durchgemacht. Durch diese 500 Jahre seine Nationalität und seine Sprache nicht verloren hat und vorfällen in seine Befreiung gekämpft. Ein Volk, dessen Arbeiterklasse und Bauernschaft und Volksintelligenz kämpft, entschlossen gegen den bulgarischen Faschismus und für den bulgarischen Kommunismus, trotz unzähliger Opfer. Dieses Volk, nicht Barbarie, nicht Rabiat. Rabiat ist bulgarischer Faschismus. Aber ich frage meine kleinen Richter, welcher Faschismus, in welchem Land, nicht Rabiat, nicht barbarisch? Ich möchte sagen, Herr Präsident, spielen auf die Verhältnisse in Deutschland. Nein. Das dürften Sie nicht machen. Was hat die Reichsaufnahme gebracht, meine Herren? Der Reichstagsbrand am 27. Februar war in keinem Zusammenhang, in keine Verbindung mit irgendwelcher, nicht Aufstand, mit irgendwelcher Aktion der Kommunistischen Partei in Deutschland. Nicht nur Aufstand, Versuch zum Aufstand, sondern keine Versammlung, keine Demonstration, kein absolut einwandfrei. Aber ein Beweis in dieser Beziehung ist, erlauben Sie mich auch, die Notverordnung vom 28. Dezember. Bitte lesen Sie diese Notverordnung. Was steht hier? Ich werde nicht alles zitieren. Aber erster Punkt. Ausnahmezustand. Die Artikel 114, 15, 17, 18, 23, 24, 43 der Verfassung des Deutschen Reichs werden bis auf weiteres außer Kraft gesetzt. Diese Notverordnung war notwendig im Zusammenhang mit Vernichtungsfeldzug gegen die Arbeiterbewegung und oppositionelle Bewegung in Deutschland in dieser Zeit. Nicht der Arbeiterbewegung, sondern der kommunistischen Bewegung. Weil sofort, Herr Präsident, auf Grundlage dieses Ausnahmezustands wurden Massenverhaftungen vorgenommen. Massenverhaftungen nicht nur der kommunistische Arbeiter, sondern sozialdemokratische, christliche, deutschnationalen Arbeiter und Angestellte sogar. Die Zeitungen verboten, die Funkwerke verboten. Ich möchte unterstreichen, dass in dieser Zeit der Schwert dieser Notverordnung war nicht nur gegen die Kommunisten. In erster Linie, auf erster Stelle waren die Kommunisten selbstverständlich getroffen, sondern waren alle anderen Kreise, die in eine oppositionelle Stellung gegen die neue nationale Regierung vom 30. Januar gewesen sind. Nein, diese Ausführung verbiete ich Ihnen. Während? Solche Ausführungen. Während der Bau? Nein, das verbiete ich Ihnen. Und ich komme. Ich habe Ihnen weit genug Spielraum gelassen. Ja, gut. Wenn Sie aber auf dahin kommen, dass ich darin einen Angriff auf die Reichsregierung einen ungerechtfertigten Angriff sehe, so lasse ich Sie nicht weitersprechen. Herr Präsident, eine Frage, die ich hier sicher beantworten kann. Sie mal meine Aufforderung, hierher zu sprechen. Ja, ich, wenn Sie nämlich ich wollen, das ist mir ganz gleich. Nach dem Gerichtstisch sprechen, weil das sonst schon von vornherein den Eindruck des Propagandistischen macht. Jede verschiebe ich gerne. Vor dem Gerichtstisch spricht, vor dem nein, ich bleib dabei. Und die Zeitungen spricht, selbstverständlich dabei. Bleib dabei, ich will keine Erwiderung von Ihnen haben. Sprechen Sie zum Richter bitte. Eine Frage, Herr Präsident, und meine Herren, die nicht geklärt worden ist. Seit es Anklagevertretung und seit es Verteidigung. Und mich wundere ich, diese Frage war auch nicht steril, plus mich betrachtet. Die Frage für die damalige Situation. Was die politische Situation in Deutschland herrschte zur Zeit der Reichsbrandstiftung? Ist diese Frage entscheidend für eine andere Frage? Wenn eventuell notwendig war, eine Reichsbrandstiftung oder nicht? Ende Februar, meine Wissen nach und auf Grundlage ganze Hauptversammlung hier, die Situation kurz gefasst, war folgende. In der Lage der nationale Revolution, der nationale Regierung, innere Streitigkeiten und Kämpfe. Sie kommen jetzt auf ein Gebiet, das Sie während der Verhandlung dauernd zu betreten versuchten und von denen, über das Ihnen der Senat mindestens dreimal einen Beschluss zugefertigt hat, der lautet, dass diese Zerwürfnisse angeblichen, die Sie immer vorbringen wollen, dass die nicht zur Sache gehören. Ich kann sie also auch jetzt nicht zulassen. Nein, ich sage das mit allem Ernst. Dieses Gebiet dürfen Sie ja nicht berühren, das ist Ihnen so und so oft zum Ausdruck gebracht. Nicht etwa, als wenn da etwas zu scheuen wäre, sondern weil es nicht zur Sache gehört. Ich kann das nicht dulden. Also diese innere Spannung, innere Kämpfe, die in Verbindung sind mit der Kämpfe in Hinterkulissen, entscheidende Kreise, industrielle Kreise, zum Beispiel die Gruppe von Thyssen, und Krug einerseits und eine Reihe anderer Industrielle andererseits. Die Bestrebung von Thyssen und Krug, die nationalsozialistische Bewegung in Deutschland jahrelang finanziert haben, war eine Vorherrschaft in diese neue Regierung zu haben, eine Vorherrschaft, eine Hegemonie in Wirtschaft zu bekommen und deswegen sollte andere Konkurrenten, andere stehende Kräfte beiseite zu lassen, diese andere Kräfte, andere Kreise haben auch politische Organisationen gehabt, auch politische Vertretungen gehabt, anfänglich in der Regierung selbst gewesen sind, sollte beiseite lassen, sollte aufstellen und unter Vorherrschaft und Thyssen und Krug sollte eine Neuorganisierung der deutschen Wirtschaft durchgeführt werden. Die neue totale Staat in Deutschland geht unter der Führung, tatsächliche Führung, wirtschaftliche Führung von diesen großen Herren in Deutschland. Thyssen und Krug. Die Kommunistische Partei in dieser Zeit hat die Aufgabe richtig verstanden, Eichelfront der Arbeiterschaft, gesamte Arbeiterschaft in Deutschland zu richten, zum Widerstand gegen den Faschismus, zum Widerstand gegen die Maßnahmen von Norden, die Druckmaßnahmen, zum Widerstand gegen eine Vernichtungsperson, gegen Adolf Arbeiterbewegung, gegen den Post mit dieser Bewegung, der Kommunistische Partei. Ich auch zusammen habe ich viele Einzelheiten mit meinem politischen Nase gespielt. Aber auf Bundeskreis trotzdem muss ich sagen, bei Moment der charakterisierenden politischen Situation, etwa gegenseitige Streitigkeiten und Gefahr für gegenseitige Zusammenstöße und die Alleinherrschaft oder Koalition. Andererseits Freiheit von Bewegung, Massenmobilisierung, Gefahr von Seiten Arbeiterschaften. Nationalsozialistische Führung in Deutschland brauchte in damaliger Zeit eine imponierende, schwerwiegende Anlass, diese Matronen von 28. Februar. Ausnahmezustand, Vernichtung aller Rechte, alle Grundrechte, konstitutionelle Grundrechte, Entfesselung der Polizeitätigkeit, jede Wohnung, jede Zeit, Durchsuchungen, Verhaftungen, Kurzprozedur bis zum Konzentrationslager und verschiedene andere. Auch die kommunistische Gefahr, die unmittelbare Gefahr von einem kommunistischen Aufstand auf Acker zu Deutschland und zu Geld. Also, jetzt sind Sie an der Grenze angekommen. Sie scheinen, jawohl, Sie sollen darauf anspielen, dass Sie den Reichstagsbrand gebraucht hatte. Und Sie wissen, dass... Nein, ich werde es... Ja, das ist doch klar, dass Sie nein, sagen wollen. Entschuldigen Sie mich, Herr Präsident. Ich kann meine Meinung doch sagen, bis zum Ende aufrichtig, wie ich verstehe, Herr Präsident. Sie dürfen das aber nicht dauernd wiederholen. Das ist von Ihnen schon wiederholt vorgebracht worden. Hier, das konnte nur ein Gegenstand einer Beweisaufnahme sein. Das ist mein Standpunkt. Sie müssen sich schon ohne das Also aus. Meine Auffassung ist, die politische Situation in Deutschland in dieser Zeit war so wie das Beweis. Ich mache Sie jetzt auf Folgendes aufmerksam. Wir können Sie natürlich, obwohl wir Ihnen ausgiebig das Wort geben wollen, nicht ans Infinitum hören. Wenn Sie überhaupt noch auf die Beschuldigung selbst eingehen wollen, das ist ja möglich, dass Sie gar nicht eingehen wollen, dann müssen Sie bald dazu kommen, denn Sie werden nachher nicht mehr dazu finden. Das ist Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich nehme das zur Kenntnis und ich möchte bemerken, dass 3 Monate Verhandlung, Hauptverhandlung, haben Sie mich, Herr Präsident, immer gesagt. Ja, dass ich Ihnen das Wort weit mehr geben musste wie sämtlichen Angeklagten. Also ich glaube nicht, dass Sie sich darüber beklagen können, dass Sie nicht genügend zu Wort gekommen sind. Jetzt also nur fragen Sie doch hören, aber kommen Sie hier mal, wie lange Sie noch zu sprechen beabsichtigen. Eine halbe Stunde. Ich möchte gerne ganz kurz, aber diese Frage ist wichtig und ich glaube, ich habe recht, meine Meinung zu sagen. Ja, das brauchen Sie mir gar nicht vorzuhalten. Aber mit ins Maßlose können Sie das letzte Wort angeklagt auch nicht gehen. Ja, das also, wollte ich mal sehen. Ich möchte versuchen. Aber kommen Sie jetzt zum Schluss an. Untersuchung, eine verkehrte Strategie der Volkspolitik. Nämlich die Reichstagsbrandstifter sind nie totgesucht, wo es sind, sondern in die Richtungen, wo nicht gewesen sind und nicht zu finden waren. Wenn diese Präsumption herrschen war, dass die Reichsbrandstifte unbedingt in der Reihe der Kommunisten suchen und finden muss, das war schon grundsätzlich falsch. Die Aufgabe wurde ein bisschen leicht. Wie die Natur keinen leeren Raum duldet, so wurde hier auch sind nicht vorhanden die richtigen Komplizen, die richtigen Brandstifter, musste man andere unbedingt finden. Und sind die Freunde? Die Äußerung verbiete ich Ihnen jetzt. Und außerdem stelle ich Ihnen jetzt noch eine Frist von 10 Minuten. Jawohl, das hat der Senat bereits beschlossen. Ich werde mein Recht auf Grundlage der Strafprozessordnung Anträge als Angeklagte zu stellen und ich möchte mir Möglichkeit geben, auch zu meinen Anträgen zu kommen. Anträge in Bezug auf Urteile. Nicht nur Anträge, Vertretung und Verteidigung. Zwiegespräche. Was wollen Sie denn? Wenn Sie Anträge zu stellen haben, dann stellen Sie sie. Ja, ich werde nie sagen, dass alle Zeuge nationalsozialistische Zeuge, Zeuge, die auf nationalsozialistische Schiene aufgetreten sind, die sind Lügner. Lügner. Lügner. Unwahrheit gesagt. Solche Standen vertrete ich nicht. Aber Herr Oberwissenmord scheint, hat eine solche Standpunkt. Wenn eine nationalsozialistische Reichstagsabgeordnete ist, dann ist gut. Aber wenn eine Zeugin von Russland ist oder ein Kommunist ist, dann kann man mit Reserve lassen. Ich glaube, dass Nationalsozialisten, Hunderte und Millionen Nationalsozialisten in Deutschland ehrliche Leute sind, obwohl Nationalsozialisten. Aber ich möchte wieder zurück. Und wenn Sie so fortfahren, dann wird noch vor Schluss Ihnen das Wort entzogen. Haben Sie nicht verstanden, Herr Professor? Ja, das habe ich wohl verstanden. Es liegen immer versteckte Bosheiten drin. Nee. Und die will ich, ja. Jawohl. Und das werde ich zu verhindern wissen. Herr Präsident, ich möchte mir erlauben, der große, der größte deutsche Dichter, Goethe. Goethe hat einmal Folgendes geschrieben. Lerne zeitig Ruder sein. Des Glitches, der große Waage, ist die Zunge selten mein. Du musst steigen oder sinken. Du musst herrschen und verdienen. Oder dienen und verlieren. Leiden oder triumphieren. Ambus oder Hammer sein. Ich möchte in diesem Zusammenhang, Herr Präsident, betonen, dass die deutsche Arbeiterschaft in ihrer Gesamtheit hat nicht verstanden. Nicht verstanden im Jahre 18, nicht verstanden im Jahre 23, nicht verstanden im Jahre 32, Juni und Juli. Und ist harmlos geblieben. Konnte und sollte Hammer sein. Stellen Sie Ihre Anträge, wenn Sie sie noch stellen wollen. Ja, ja. Das ist eine Rechtsprechung der relativen Sache, Herr Präsident. Abhängig von Zeit. Sie sollen Ihre Anträge stellen. Ich stelle sofort. Nein, jetzt nicht sofort, sondern so gleich. Ohne Zwischenpause. Nicht sofort, wie Sie es meinen. Also sonst werden wir uns zurückziehen und Sie werden auch nicht mehr Ihre Anträge stellen können. Herr Präsident, der Oberrechtsanwalt hat beantragt, welche Angeklagte wegen Mangel an Beweisen, was ich brauche, nicht zu erklären. Besonders, um das zu argumentieren, dass damit bin ich gar nicht einverstanden. Damit bin ich absolut nicht zufrieden. Diese Formulierung der Oberrechtsanwalt bleibt über uns, die mit der Kultur standen, erhebliche Verdacht. Als Reichsanwaltstifte aber aus Mangel der Beweise wollen freigesprochen werden. Nein, ich halte das zur ganzen Hauptverhandlung ist erwiesen worden, dass wir absolut nichts zu tun mit Reichsanwaltstiftung gehabt haben. Sie sind keine Beweise dafür gebracht. Diese Verdachtsmoment in Gizien sind zusammengebrochen. Solcher Antrag entspricht nicht der Tatsache und der Ergebnisse der Beweisaufnahme. Deswegen, als Angeklagte, mache ich folgende Anträge. Ich beantrage, das Reichsgericht unsere Unschuld an diese Reichstagsbrandsache als unberechtigt angeklagt. Können Sie überhaupt nicht sagen, denn Sie sind nicht Vertreter der anderen Angeklagten, also nur Ihre. Das bedeutet gleichzeitig, der Verpostane von... Können Sie aber keine Anträge stellen, weiter. Zweitens. Wanderlüge als missbrauchte Werkzeug der Feinde der Arbeiterklasse zu betrachten. Drittens. Die schuldige Personen an meine, das gilt für andere Unschuldige auch, an meine Heranziehung zu diesen Prozessen. Durch eine solche Anklage zur Verantwortung zu ziehen. Und drittens, Herr Präsident, auf Rechnung dieser schuldigen Personen für die entsprechende Entschädigung für meine verlorene Zeit, für Gesundheitsschaden, als für Leider, nicht leider. Das gehört alles nicht hier in diese Verhandlungen hinein. Wir sind doch kein Zivil, wir haben hier kein Zivilverfahren zu erledigen. Sie haben sich bloß mit der Frage zu beschäftigen, ob Sie verurteilt sein wollen oder ob Sie freigesprochen werden. Nein, gar nicht. Herr Präsident, im 17. Jahrhundert, Herr Präsident, Frankreich war der berühmte Begründer der Physik Galileo Galilei. Jetzt entziehe ich Ihnen das Wort, nachdem Sie jetzt auf die Physik kommen. Wir werden über Ihren Antrag jetzt befinden. Die Erde sich dreht, schweigen Sie jetzt.